1. Hort auf me, Fernen Lander, und achtet darauf, Volker in der Fern, der Herr hat me von Geburten berufen und schon im Mutterleib meinen Namen genannt. 2. Macht die mein Wort schauf wie ein Schwert und schützte me im Schatten seiner Hand. 3. Und sagt zu mir, du bist mein Knecht, Israel, durch den ich mein Herrlichkeit sagen word. 4. Ich dach jedoch ich habe mir vergeblich abgemüht und mein Kraft nutzlos verbrauscht, doch mein Recht und mein Lohn sind beim Herrn, meinem Gott. 5. Nun aber spricht der Herr, der mir von Geburten zu seinem Knecht gemacht hat, Jacob zu ihm Zurück zu bringen und Israel für ihn zu sammeln, denn ich bin in den Augen des Herrn geirrt, und mein Gott ist mein Stork geworden. 6. Und es sprach, des ist zu wenig, dass du mir als Knecht dienst, indem du nur die Stamm Jacobs wiederherstellst und die Geriteten Israels zurückführst, die schalb make ich dich zum Licht für die Volker, damit mein Heil bisan der Oder reicht. 7. So spricht der Herr, der Erlöser Israels, sein Heiliger, zu dem, der von allen verachtet und von den Volken verabschut word, zum Sklaven der Herrscher, Koniger und Fürsten werden es sehen, wolle erfurcht aufsten und sich niederwerfen, wegen des Herrn, der true ist, und wegen des Heiligen Israels, der dich erwalt hat. 8. So spricht der Herr, zur Zeit der Nade ich dich, und am Tag des Heils helf ich will dich behüten und dich zum Bund für das Volk machen, das Land wiederherzustellen und die verwüsteten Gebiet als Erbe zu teilen. 9. Du sollst den Gefangenen in Sagen, get heraus. Und denen in der Dunkelheit, kommt ans Licht. Sie werden und den Wegen weiden und selbst auf allen Karlen hohen Nahrung finden. 10. Sie werden wederhungen noch dursten und Hitze oder Sonnenbrand werden sie nicht treffen, denn barmherziger Gott wird sie führen und sie behutsam zu wasserquellen leiten. 11. Ich word all mein Berge zu wegen machen, und mein Strassen werden erhot und befahrbar sein. 12. Dann werden einige von Wieter kommen, ander von Norden und Westen, und wieder ander ausdem Land der Sinneter. 13. Jubelt, Himmel, freu dich, Erde, und brecht in Jubel aus, Berge. Denn der Herr trostet sein Volk und hat Erbarmen mit seinen Leidenden. 14. Zion aber sprach, der Herr hat mich verlassen, und mein Gott hat mich vergessen. 15. Kann ein Frau ihren Sorgling vergessen oder sich nicht des Kinds ihres Leids erbarmen? Selbst wenn sie ihr Kinder vergessen werden, wird ich dich niemals vergessen. 16. Sei, ich habe dich auf mein Hand gesegnet, dein Mauern sind mir stets vor Augen. 17. Dein Son eilen herbe, und dein Zestore und verwaster verlassen dich. 18. Heb dein Augen ringsam und sei. Sie alhaben sich versammelt und kommen zu dir. So war ich lebe, sprich der Herr, du wirst sie alwei schmuck anliegen und dich mit ihnen schmucken wie ein Brot. 19. Den dein Ruinen, Trummerstatten und dein Zestortes Land werden bald zu ing sein für Albewohner, und dein Werdeber werden fern sein. 20. Die Kinder, die du in deiner Kinderlosigkeit geborenest, werden dir sagen, der Platz ist mir zu ing, schaff mir Raum, damit ich wohnen kann. 21. Dann wirst du bei dir denken, wer hat mir dies geboren? Ich war doch kinderlos und unfruchtbar, verbent und verstoßen. Wer hat sie groß gezogen? Ich war allein übrig geblieben, wo her kommen dies all? 22. So spricht der Herr, Yahweh, ich werd mein Hand zu den Volken erheben und mein Banner für die Nationen aufstellen, damit sie den Son im Arm bringen und den Tochter auf den Schultern tragen. 23. Koniger werden den Beskutzer sein und ihr Fürstinnen den Ammen, sie werden sich mit dem Gesichtser oder vor dir niederwerfen und den Staub deiner Fass lecken. Dann wirst du erkennen, dass ich der Herr bin und das Diogenogen, die auf mich warten, nicht enttäuscht werden. 24. Kann man einem starken sein Bute wegnehmen oder können die Gefangenen in eins Tyrannen entkommen? 25. Doch selbst wenn einem starken Die Gefangenen in Wegenamen werden und die Buteins Tyrannen entkommt, wird ich mit denen streiten, die mit dir streiten und den Kinder retten. 26. Ich werde deinen Bedrucken eigenes Fleisch zu essen geben und sie sollen sich in ihrem eigenen Blut berauschen wie ein Sussum Wein. So wird als Fleisch erkennen, das ich, der Herr, den Retter bin und den Erlöser der Magtige Jacobs.